unten in der Hölle, ganz tief hier unten in der Hölle. Hier gefrieren die Gefühle, hier unten in der Hölle ist so leer. Hier ist nichts außer Schmerz, oh Schmerz, der Schmerz. Jetzt hier unten in der Hölle, hier gefrieren die Gefühle, die Gedanken verstummen, die Träume verändern. Hier in der heißen Hölle verbrennen die Emotionen, verpuffen einfach. Dabei wollte ich doch nur das Beste. Einen fetteren Wagen, größere Villa, mehr Kohle, die paar Toten, die wenigen Unschuldigen, vielleicht noch verletzte, ja und ich betete doch jeden verfickten Tag. Mein Sohn, hier in der Hölle werde ich dir einen schönen Tag machen. Der dauert dann ewig für dich, ewig. Und jetzt tanzt die Blutgrätsche für mich, mein Sohn. Gefühle, keine Träume, keine Wünsche.